Abschnitt 3 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Fluss und seine Erforscher. La Salle suchte bei Ludwig XIV. Unseligen Andenkens um gewisse wichtige Privilegien nach, die ihm vom Könige auch gnädigst gewährt wurden. Das hauptsächlichste derselben war das Recht, das Land fern und nah zu erforschen, Forts zu bauen, Kontinente abzustecken und sie dem Könige zu übergeben. Die Kosten musste er selbst tragen. Als Gegenleistung erhielt er dafür einige kleine Vorteile der einen oder anderen Art und darunter namentlich das Monopol der Büffelhäute. La Salle brauchte mehrere Jahre und verschwendete fast sein ganzes Geld, um einige gefährliche und aufreibende Reisen von Montreal nach seinem von ihm am Illinois erbauten Fort zu machen, ehe es ihm schließlich gelang, seine Expedition in solchen Stand zu bringen, dass er mit derselben nach dem Mississippi aufbrechen konnte. Mittlerweile aber hatten andere mehr Glück gehabt. Im Jahre 1673 durchkreuzten der Kaufmann Joliet und der Priester Marquette das Land und erreichten die Ufer des Mississippi. Sie hatten den Weg über die großen Binnenseen gemacht und dann von Green Bay die Reise in Kanus den Fox River und den Wisconsin hinab fortgesetzt. Marquette hatte am Fest der unbefleckten Empfängnis den Schwur abgelegt, dass, wenn die heilige Jungfrau ihn den großen Fluss entdecken ließe, er denselben ihr zu Ehren Empfängnisfluss nennen wolle und erhielt sein Wort. In damaliger Zeit gehörte zur Ausrüstung einer jeden Expedition eine Anzahl Priester. De Soto hatte deren 24 und auch La Salle hatte einige bei sich. Oft fehlte es den Expeditionen an Fleisch und mangelte es ihnen an Kleidungsstücken. Allein stets befanden sie sich im Besitz der für die Messe erforderlichen Gegenstände und Requisiten und waren, wie einer der wunderlichen Geschichtsschreiber jener Zeit sich ausdrückte, immer bereit, den Wilden die Hölle zu erklären. Am 17. Juli 1673 erreichten Joliet und Marquette nebst 5 Genossen in ihren Kanus die Vereinigung des Wisconsin mit dem Mississippi. Vor ihnen, erzählt Parkman, kreuzte ihren Weg ein breiter und rascher Strom, der am Fuße von hohen, mit dichten Waldungen bedeckten Hügeln dahinfloss. Dann wandten sie sich seitwärts und ruderten den Strom hinab, an welchem die Einsamkeit auch nicht durch die allergeringste Spur von Menschen gestört wurde. Während der Fahrt stieg ein großer Fisch, wahrscheinlich ein Catfish, gegen das Kanu Marquettes und erschreckte ihn, nicht ohne Grund, da er von den Indianern gewarnt und darauf aufmerksam gemacht worden war, dass er eine tollkühne und sogar gefährliche Reise mache, denn der Fluss enthalte einen Dämon, dessen Gebrüll aus weiter Ferne zu hören sei und der ihn in den Abgrund, wo er sich aufhalte, hinabziehen werde. Ich selbst habe im Mississippi einen Fisch dieser Art von mehr als 6 Fuß Länge und 250 Pfund Gewicht gesehen, und wenn der Fisch Marquettes von ähnlicher Größe war, so konnte letzterer mit gutem Recht glauben, dass der brüllende Dämon des Flusses gekommen sei. Endlich begann der Büffel sich zu zeigen, der auf den damals den Fluss begrenzenden Prärien in Herden graste. Marquette beschreibt das wilde und bestürzte Aussehen der alten Bullen, als sie durch wirre, sie fast blind machende Mähnen nach den Eindringlingen stierten. Die Reisenden drangen vorsichtig weiter. Sie landeten bei Nacht und zündeten Feuer an, um ihre Abendmahlzeit zu kochen, löschten das Feuer dann aus, schifften sich wieder ein, ruderten eine Strecke weiter und legten sich dann im Strome vor Anker, während ein Mann bis zum nächsten Morgen Wache hielt. Dies geschah Tag für Tag und Nacht für Nacht, und nach Ablauf von 2 Wochen hatten sie kein menschliches Wesen gesehen. Der Fluss war damals eine schreckliche Einöde und ist es auf einem Teile seines Laufes noch heute. Gegen Ende der 2. Woche entdeckten sie aber eines Tages im Schlamm am westlichen Ufer menschliche Fußspuren. Man hatte sie vor den Indianern am Flusse gewarnt, die so wild und erbarmungslos wie der Flussdämon seien und alle Fremdlinge vernichten sollten, auch wenn sie von diesen nicht gereizt würden. Nichtsdestoweniger marschierten Joliet und Marquette ins Land hinein, um die Urheber der Fußspuren aufzusuchen. Sie fanden sie auch bald und wurden feierlich empfangen und gut behandelt, das heißt, falls man von einem feierlichen Empfang reden darf, wenn der Indianerhäuptling, um sich im besten Lichte zu zeigen, seinen letzten Lappen vom Leibe nimmt, sofern es eine gute Behandlung ist, wenn Fisch, Fleischbrühe und andere Speisen, darunter auch Hundefleisch, einem im Überfluss vorgesetzt und diese Dinge einem von den bloßen Fingern der Indianer in den Mund geschoben werden. Am nächsten Morgen begleitete der Häuptling mit 600 seiner Stammesgenossen die Franzosen nach dem Flusse zurück und sagte ihnen in freundschaftlicher Weise Lebewohl. Auf den Felsen oberhalb der jetzigen Stadt Alton fanden die Franzosen einige rohe und fantastische indianische Zeichnungen, die von ihnen beschrieben wurden. Eine kleine Strecke weiter abwärts stürzte sich ein Strom gelben Schlammes quer in das ruhige blaue Wasser des Mississippi, kochend, brausend und Stämme, Äste und entwurzelte Bäume mit sich führend. Das war die Mündung des Missouri. jenes wilden Flusses, der nach seinem tollen Laufe durch ein ungeheures, unbekanntes Gebiet des Barbarentums seine trüben Fluten in den Schoß seiner sanfteren Schwester ergießt. Dann kamen sie bei der Mündung des Ohio vorbei. Sie passierten Rohrdickichte, kämpften gegen die Moskitos, trieben Tag für Tag durch die tiefe Stille und Einsamkeit des Flusses dahin, unter dem dürftigen Schatten der als Notbehelf dienenden Sonnenzelte schlummernd und in der Sonnenhitze bratend. Sie trafen noch einen anderen Trupp Indianer, tauschten Höflichkeiten mit denselben aus und erreichten endlich, etwa einen Monat nach dem Aufbruch, die Mündung des Arkansas, wo ihnen eine Schare Wilder mit Kriegsgeheul entgegenstürmte, um sie zu ermorden. Doch flehten sie zur heiligen Jungfrau um Hilfe, und anstatt eines Kampfes wurde ein Fest gefeiert, bei welchem freundschaftliche Unterhaltungen geführt und allerlei Kurzweil getrieben wurden. Nach ihrer Überzeugung hatten sie nachgewiesen, dass der Mississippi sich nicht in den Golf von Kalifornien oder ins Atlantische Meer ergösse. Sie glaubten, er münde in den Golf von Mexiko und kehrten um und brachten ihre große Neuigkeit nach Kanada. Allein der Glaube ist noch kein Beweis, und es war La Salle vorbehalten, diesen Beweis zu liefern. Er wurde in ärgerlicher Weise bald durch diesen, bald durch jenen Unfall aufgehalten. Allein schließlich brachte er um das Ende des Jahres 1681 seine Expedition doch in Gang. Mitten im Winter traten er und sein Lieutenant Henry de Tonty, der Sohn Lorenzo Tontys, des Erfinders der Tontine, mit einem Gefolge von 18 Indianern, die sie von Neuengland mitgebracht hatten, sowie 23 Franzosen die Reise den Illinois hinab an, und zwar marschierten sie zu Fuß auf der Eisdecke des Flusses hin, während sie ihre Kanus auf Schlitten hinter sich herzogen. Nachdem sie beim Peoria-See offenes Wasser getroffen hatten, ruderten sie von dort nach dem Mississippi und wandten dann den Bug ihrer Fahrzeuge nach Süden. Sie arbeiteten sich durch die treibenden Eisfelder an der Mündung des Missouri und später auch an derjenigen des Ohio vorüber, glitten an den Einöden der den Fluss einfassenden Sümpfe vorbei und landeten am 24. Februar bei den dritten Chickasawa-Klippen, wo sie Halt machten und das Fort Prudhomme anlegten. Dann, erzählt Parkman, schifften sie sich wieder ein, und mit jedem Schritte ihrer abenteuerlichen Reise enthüllte sich ihnen mehr und mehr das Geheimnis dieser ungeheuren neuen Welt. Immer weiter kamen sie in das Reich des Frühlings, das verschleierte Licht der Sonne, die warme, schwüle Luft, das zarte Laubwerk, die sich öffnenden Blüten waren ihnen Zeichen des wiedererwachenden Lebens der Natur. Tag für Tag trieben sie im Schatten dichter Waldungen die großen Biegungen des Flusses hinab, bis sie endlich bei der Mündung des Arkansas eintrafen. Anfänglich wurden sie von den Eingeborenen dieser Gegend in derselben Weise begrüßt, wie Marquette von ihnen empfangen war, mit dem Getöse der Kriegstrommel und dem Klirren der Waffen. Bei Marquette hatte die heilige Jungfrau die Schwierigkeit beseitigt, bei La Salle geschah dies durch die Friedenspfeife. Der weiße Mann und die Rothaut reichten sich die Hand und unterhielten sich 3 Tage lang miteinander. Dann errichtete La Salle vor den staunend zuschauenden Wilden ein Kreuz mit dem französischen Wappen und nahm, nach der unverschämten Sitte jener Zeit, für den König Besitz von dem ganzen Lande, während der fromme Priester die Räuberei mit einer Hymne segnete. Um die Wilden zu retten, erklärte der Priester ihnen mittels Zeichen die Geheimnisse des Glaubens und entschädigte sie auf diese Weise durch mögliche Besitztümer im Himmel für die Wirklichen auf Erden, deren man sie soeben beraubt hatte. Und in derselben Weise veranlagte La Salle diese einfachen Kinder des Waldes durch Zeichen dazu, dass sie Ludwig dem Verdorbenen, der sich jenseits des Wassers befand, huldigten. Niemand lächelte über solche kolossale Ironie. Diese Förmlichkeiten geschahen an der Stelle, wo später die Stadt Napoleon im Staate Arkansas gebaut wurde. Dort wurde das erste Konfiszierungskreuz an den Ufern des großen Flusses errichtet. Die Entdeckungsreise Marquettes und Joliettes endete an demselben Orte, der Stelle der zukünftigen Stadt Napoleon. Auch De Soto befand sich, als er in jenen fernen Zeiten den Blick auf den großen Fluss warf, an denselben Orte, der Stelle der zukünftigen Stadt Napoleon im Staate Arkansas. Mithin sind 3 von den 4 denkwürdigen Ereignissen, welche mit der Entdeckung und der Forschung des mächtigen Stromes verknüpft sind, zufälligerweise an einem und demselben Orte passiert. Es ist ein höchst seltsamer Zufall, wenn man darüber nachdenkt. Frankreich hat das ungeheure Land an dieser Stelle, der Stelle des zukünftigen Napoleon, gestohlen, und später musste Napoleon selbst das Land zurückgeben, allerdings nicht seinen Eigentümern, sondern den 7 erbenden weißen Amerikanern. Die Reisenden setzten darauf die Fahrt fort, landeten hier und da, passierten die später historisch gewordenen Stellen von Vicksburg und Grand Gulf und besuchten einen mächtigen Häuptling des Tachelandes, dessen ansehnliche Hauptstadt aus Backsteinen bestand, die an der Sonne getrocknet und mit Stroh vermischt waren. Jene Häuser waren meist besser, als man sie heute in der Gegend findet. Die Wohnung des Häuptlings besaß eine Halle von 40 Quadratfuß Größe, Fußnote, Vermutlich soll es 40 mal 40 Fuß, etwa 12 mal 12 Meter heißen. Ein Quadrat mit der Fläche 40 Quadratfuß wäre 1,9 mal 1,9 Meter groß. Ende der Fußnote. Wo derselbe, umgeben von 60 in weiße Mäntel gehüllten Greisen, Tonti in vollem Staate empfing. Es befand sich auch ein Tempel in der Stadt, von einer Lehmmauer umgeben, die mit den Schädeln der Sonne geopferten Feinde verziert war. Darauf besuchten die Reisenden die Natchez-Indianer in der Nähe der Stelle, wo jetzt die Stadt dieses Namens steht. Sie fanden dort religiösen und politischen Despotismus, eine von der Sonne abstammende privilegierte Klasse, einen Tempel und ein heiliges Feuer. Es muss ihnen also geschienen haben, als wären sie wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt, nur mit dem Vorteil, dass Ludwig XIV. Hier fehlte. Nach Verlauf einiger weiterer Tage stand La Salle unter seinem Konfiszierungskreuzer am Zusammenfluss der Gewässer aus Delaware, Itasca und von den Bergketten am Pazifik mit denjenigen des Golfs von Mexiko. Seine Aufgabe war beendet, sein Ziel erreicht. Parkman sagt am Schluss seiner interessanten Schilderung: An jenem Tage erhielt das französische Reich einen ungeheuren Zuwachs. Die fruchtbaren Ebenen von Texas, das ungeheure Becken des Mississippi, von den gefrorenen Quellen im Norden bis zu den heißen Küsten des Golfes, von den bewaldeten Abhängen des Allegheny-Gebirges bis zu den kahlen Spitzen der Felsenberge, ein Gebiet von Savannen und Wäldern, von der Sonnenhitze gespaltenen Wüsten und mit Gras bewachsenen Prärien, von etwa 1000 Flüssen bewässert und von 1000 kriegerischen Stämmen bewohnt, kam unter das Zepter des Sultans von Versailles, und zwar durch eine schwache menschliche Stimme, die kaum eine halbe englische Meile weit zu hören war. Der Entwicklung von Handel und Verkehr schien nun nichts mehr im Wege zu stehen. Allein die Ansiedlung längs der Ufer verzog sich ebenso ruhig, allmählich und langsam wie die Entdeckung und Erforschung. Es vergingen 70 Jahre nach der Erforschung des Flusses, ehe seine Ufer eine nennenswerte weiße Bevölkerung hatten, und beinahe weitere 50 Jahre, bis der Fluss einen Verkehr bekam. Der erste Verkehr des Stromes fand in großen Leichtern und Flachbooten statt, die von den oberen Flüssen nach New Orleans hinabtrieben oder segelten, dort ihre Ladungen austauschten und in mühevoller Weise vermittelst Warpanker und Starken zurückgebracht wurden. Eine Reise den Fluss hinab und wieder zurück nahm zuweilen 9 Monate in Anspruch. Mit der Zeit nahm dieser Verkehr zu, bis derselbe ganzen Scharen rauer, abgehärteter Leute Beschäftigung gab. Ungebildeten, aber braven Burschen, welche die fürchterlichsten Strapazen mit seemännischem Stoizismus ertrugen, stark tranken, an rohen Vergnügungen und Faustkämpfen gefallen fanden, ihr Geld vergeudeten, am Ende der Reise bankerott waren, barbarischen Schmuck liebten und in der fürchterlichsten Weise prahlten. Im Großen und Ganzen aber Leute, die ehrlich, zuverlässig, pflichtgetreu und oft romantisch großmütig waren. Nach und nach trat dann das Dampfboot auf. Etwa 15 bis 20 Jahre setzten diese Leute ihre Flachbootfahrten stromab noch fort, während die Dampfboote den ganzen Verkehrsstrom aufwärts besorgten. Die Flachbootbesitzer verkauften ihre Fahrzeuge in New Orleans und kehrten als Deckspassagiere auf den Dampfern in die Heimat zurück. Nach einer Weile nahmen die Dampfboote so sehr an Zahl und Schnelligkeit zu, dass sie den ganzen Verkehr bewältigen konnten, und nun ging die Flachbootfahrt ihrer vollständigen Auflösung entgegen. Die Flachbootleute wurden Deckarbeiter, Steuerleute und Lotsen auf den Dampfern oder suchten, wenn sie auf diesen nicht ankommen konnten, Beschäftigung auf den Pittsburger Kohlenleichtern oder den in den Wäldern am oberen Mississippi gebauten Flößen von Fichtenholz. In der regsten Zeit der Dampfschifffahrt war der Fluss von einem Ende bis zum anderen mit Kohlenleichtern und Holzflüssen bedeckt, die sämtlich von Menschenkraft bewegt wurden und großen Scharen jener vorstehend geschilderten rauen Charaktere Beschäftigung gaben. Ich erinnere mich wohl noch der mächtigen Flöße, welche während meiner Knabenzeit alljährlich den ganzen Prozessionen bei Hannibal vorbeizugleiten pflegten, jedes von weißen, lieblich nach Harz duftenden Planken, beinahe einen Morgen Fläche einnehmend bedeckt. Sie hatten meistens eine Mannschaft von 2 Dutzend oder mehr Leuten und trugen auf dem geräumigen Deck 3 bis 4 Hütten zum Schutz gegen Sturm und Wetter. Die rauen Manieren und prahlerischen Gespräche der Flößer sind mir ebenfalls noch in guter Erinnerung, da wir oft eine Viertelmeile oder weiter in den Fluss hinauszuschwimmen pflegten, um auf die Flöße zu klettern und eine Strecke mitzufahren. Ende von Abschnitt 3.